بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif, Lam, Mim, Ra. Dies sind die Zeichen des Buches. Was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, ist die Wahrheit. Aber die meisten Menschen glauben nicht. Allah ist es, der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben und sich hierauf über den Thron erhoben hat. Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Er regelt die Angelegenheit. Er legt die Zeichen ausführlich dar, auf dass ihr von der Begegnung mit eurem Herrn überzeugt seid. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Und er ist es, der die Erde gedehnt und auf ihr festgegründete Berge und Flüsse gemacht hat. Und von allen Früchten hat er auf ihr zwei, ein Paar gemacht. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Und auf der Erde sind nebeneinander liegende Landstriche und Gärten mit Rebstöcken und sonstige Pflanzen und Palmen, mehrstämmig und einzelstämmig, die alle mit demselben Wasser bewässert werden. Wir zeichnen die einen von ihnen vor den anderen im Ernteertrag aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Und wenn du dich schon wunderst, so sind ihre Worte wunderlich. Sollen wir etwa, wenn wir zur Erde geworden sind, denn wirklich in einer neuen Schöpfung erstehen? Das sind diejenigen, die ihren Herrn verleugnen. Das sind diejenigen, die Fesseln um ihre Hälse haben. Das sind diejenigen, die ihren Herrn verleugnen. Das sind diejenigen, die Fesseln um ihre Hälse haben. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Sie wünschen von dir, ihnen das Schlechte vor dem Guten zu beschleunigen. Obwohl doch vor ihnen beispielgebende Strafen ergangen sind. Dein Herr ist gegen die Menschen wahrlich voll der Vergebung, trotz ihres Unrechts. Aber dein Herr ist wahrlich auch streng im Bestrafen. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde. Du bist aber nur ein Überbringer von Warnungen. Und jedes Volk hat einen, der es recht leitet. Allah weiß, womit jedes weibliche Wesen schwanger ist und wie der Mutterleib abnimmt und wie er zunimmt. Und alles hat bei ihm ein Maß. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und Hocherhabene. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheim hält oder sie laut vernehmbar äußert, und ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt. Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und wenn Allah einem Volk Böses will, so kann es nicht zurückgewiesen werden. Und sie haben außer ihm keinen Schutzherrn. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Er ist es, der euch den Blitz als Grund zur Angst und zum Begehren sehen und die schweren Wolken entstehen lässt. Und der Donner lobpreist ihn, und desgleichen die Engel aus Furcht vor ihm. Und er sendet die Donnerschläge und trifft damit, wen er will. Dabei streiten sie über Allah, wo er doch stark im Streiten ist. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Ihm gehört die wahre Anrufung. Diejenigen, die sie außer ihm anrufen, erhören sie in nichts. Sie sind nur wie einer, der seine Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen Mund erreiche, aber es erreicht ihn nicht. Aber das Bittgebet der Ungläubigen geht nur ins Leere. Und vor Allah wirft sich nieder, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, ob freiwillig oder widerwillig, und auch ihre Schatten, am Morgen und am Abend. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Sag, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sag, Allah. Sag, nehmt ihr euch denn außer ihm Schutzherren, die sich selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen vermögen? Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Oder sind etwa die Finsternisse und das Licht gleich? Oder haben sie Allah solche Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung wie die seinige schufen, sodass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint? Sag, Allah ist der Schöpfer von allem, und er ist der Eine, der Allbezwinger. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Er lässt vom Himmel Wasser herabkommen, und dann fließen Täler entsprechend ihrem Maß. Daraufhin trägt die Flut aufschwellenden Schaum, und aus dem, worüber man das Feuer anzündet, im Trachten danach, Schmuck oder Gerät anzufertigen, entsteht ein ähnlicher Schaum. So prägt Allah im Gleichnis das Wahre und das Falsche. Was nun den Schaum angeht, so vergeht er nutzlos. Was aber den Menschen nützt, das bleibt in der Erde. So prägt Allah die Gleichnisse. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Für diejenigen, die auf ihren Herrn hören, ist das Beste. Diejenigen aber, die nicht auf ihn hören, wenn sie alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit loskaufen. Für sie wird es eine böse Abrechnung geben, und ihr Zufluchtsort ist die Hölle, eine schlimme Lagerstatt. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, wie jemand, der blind ist? Jedoch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen und die verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden, ihren Herrn fürchten und Angst vor einer bösen Abrechnung haben. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Und die geduldig sind im Trachten nach dem Angesicht ihres Herrn, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben und mit dem Guten das Böse abwehren. Für sie gibt es letztendlich die Wohnstätte, die Gärten Edens, in die sie eingehen werden. Sie und diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften. Und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Diejenigen, die den Bund Allahs nach seiner Abmachung brechen und das trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften. Für sie gibt es den Fluch und eine schlimme Wohnstätte. Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch, und sie sind froh über das diesseitige Leben. Aber das diesseitige Leben zählt im Jenseits nur als vergänglicher Nießbrauch. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und leitet zu sich, wer sich ihm reuig zuwendet. Es sind diejenigen, die glauben, und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Tuba geben, und für sie wird eine schöne Heimstatt da sein. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب So haben wir dich in eine Gemeinschaft gesandt. Vor der Gemeinschaften dahingegangen sind, damit du ihnen verliest, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und doch verleugnen sie den Allerbarmer. Sag, er ist mein Herr, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich und zu ihm bereue ich. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Wenn es auch einen Koran gäbe, mit dem die Berge versetzt oder die Erde in Stücke gerissen oder zu den Toten gesprochen werden könnte, würden sie doch nicht glauben. Nein, vielmehr steht die Angelegenheit ganz bei Allah. Wissen denn nicht diejenigen, die glauben, dass wenn Allah wollte, er die Menschen wahrlich alle recht leiten würde? Diejenigen, die ungläubig sind, wird immer wieder ein Verhängnis treffen für das, was sie gemacht haben, oder es wird in der Nähe ihrer Wohnstätten geschehen, bis Allahs Versprechen eintrifft. Gewiss, Allah bricht nicht, was er versprochen hat. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Man machte sich ja bereits über Gesandte vor dir lustig. Da gewährte ich denen, die ungläubig waren, Aufschub. Hierauf ergriff ich sie. Wie war da meine Bestrafung? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Ist denn derjenige, der über jeder Seele steht, um ihr zu vergelten für das, was sie verdient hat, den Götzen gleich? Und dennoch geben sie Allah Teilhabe. Sag, nennt sie, oder wollt ihr ihm etwas kundtun, das er auf der Erde nicht kennt, oder über offenkundige Worte? Nein, vielmehr sind denjenigen, die ungläubig sind, ihre Ränke ausgeschmückt worden, und sie sind vom rechten Weg abgehalten worden. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Für sie gibt es Strafe im diesseitigen Leben, aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich härter, und sie werden vor Allah keinen Behüter haben. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Dies ist das Gleichnis des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Er ist durcheilt von Bächen. Sein Ernteertrag ist immerwährend und auch sein Schatten. Das ist die letztendliche Tatenfolge derjenigen, die gottesfürchtig sind, während das endgültige Ziel der Ungläubigen das Höllenfeuer ist. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, sind froh über das, was als Offenbarung zu dir herabgesandt worden ist. Unter den Gruppierungen gibt es manche, die einen Teil davon nicht anerkennen. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und ihm nichts beizugesellen. Zu ihm rufe ich auf und zu ihm ist meine Heimkehr. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Und so haben wir ihn als ein Urteil auf Arabisch hinabgesandt. Wenn du ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Behüter haben. Und wir haben ja bereits Gesandte vor dir gesandt und ihnen Gattinnen und Nachkommenschaft gegeben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Jede Frist hat eine Vorbestimmung. Allah löscht aus, was er will, und lässt bestehen. Und bei ihm ist der Kern des Buches. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Ob wir dich nun einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich nun zuvor abberufen, so obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft. Und uns obliegt die Abrechnung. Sehen Sie denn nicht, dass wir über das Land kommen und es an seinen Enden kürzen? Allah allein richtet, und es gibt niemanden, der letztendlich sein Urteil rückgängig machen kann. Und er ist schnell im Abrechnen. Ränke haben bereits diejenigen von ihnen geschmiedet, aber alles an Ränken ist Allahs. Er weiß, was jede Seele erwirbt. Und die Ungläubigen werden zu wissen bekommen, für wen die letztendliche Wohnstätte sein wird. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, du bist nicht gesandt. Sag, Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch und derjenige, der das Wissen der Schrift hat.